Ja, und damit gehen wir noch einmal auf das Börsenparkett zu Mischa Erhardt. Wir haben es im Beitrag gerade gehört, Herr Erhardt, diese Mitteilung werfe mehr Fragen auf, als sie beantworte, so eine Stellungnahme. Wie beurteilen denn die Anleger in Frankfurt diese Geschichte? Also der Aktienkurs, der ist da eindeutig. Das war auch gestern in den USA im nachbörslichen Handel so. Die Aktien haben um 5% zugelegt und das ist auch heute am deutschen Aktienmarkt bei den Google-Aktien der Fall. Wer das aber vielleicht besser einschätzen kann als ich, ob diese Maßnahme Fragen aufwirft oder mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet, ist Roland Fiege von IPG Media Brands, eine Marketing- und Unternehmensberatung. Herr Fiege, wirft das viele Fragen für Sie auch auf? Ja, das war natürlich schon sehr überraschend heute Nacht, diese Meldung, aber es macht natürlich durchaus Sinn. Wir haben ja eben gehört, Google ist ein sehr diversifiziertes Unternehmen. Es gibt natürlich das Kerngeschäft, also die Suche und die Online-Werbung, aber es sind natürlich auch neue Dinge in den Startlöchern, wie zum Beispiel Nest, das ist so ein Startup, da geht es um Haustechniksteuerung, also Dinge, die komplett andere Geschäftsfelder berühren. Und ich denke, um dort auch eigene Marken aufzubauen und dort Marktanteile aufzubauen, ist es wichtig, dass das unter einem anderen Label als Google läuft. Aber wir haben es ja eben auch gehört, vorher war es eben so, dass dieser Konzern sehr viel über Kreuz finanziert hat und bestimmte Bereiche gefördert hat, eben so einen Thermostathersteller zu kaufen und dergleichen mehr, auch viele Forschung und Innovationen vorangetrieben hat. Könnte das nicht vielleicht dann ins Stocken geraten? Na, ich denke, diese Art von Querfinanzierung, die wird natürlich weiterhin stattfinden. Ich denke, für Anleger ist es dann ein bisschen nachvollziehbarer und auch transparenter, wo, wie viel Geld wo reingesteckt wird. Aber stellen Sie sich mal einen CEO vor, der wirklich Dutzende von diesen Ideen durchdenken und sich um diese Dinge kümmern muss. Das kann eigentlich ein Mensch auch in einer gewissen Qualität auf Dauer nicht leisten. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, jetzt einen CEO neuen zu benennen, der eben für Google verantwortlich ist, sodass die Gründer sich ein bisschen mehr um diese Diversifizierung kümmern können. Google ist ja eine der stärksten und wertvollsten Marken der Welt. Sie sind in diesem Bereich tätig. Ist es einem Unternehmen zu raten, da plötzlich den Namen, das Label zu ändern oder zumindest eine andere Hülle zu schaffen, was Alphabet ja dann sein wird? Ja, der Name wirkt natürlich erstmal befremdlich, aber es geht auch nicht um den Namen Alphabet, denke ich mal. Die Marke Google an sich, die wird stark und unverkennbar so bleiben, auch wie sie ist. Aber wie eben schon erwähnt, es gibt neue Marken, neue Produkte, neue Dinge, die wir auch an den Börsen sehen werden. Und es geht eher darum, diesen neuen Marken und diesen diversifizierten Produkten und Dienstleistungen eigene Marken aufzubauen. Und da ist es eben sinnvoll, so eine Holding auch zu haben. Kann es nicht aber trotzdem sein, dass dieses Bedenken, dass man sich verzettelt, irgendwie doch Realität ist, auch wenn man jetzt eine Holding macht und dann eben mehrere Unterunternehmen hat, dass man eben sagt, naja, vielleicht grast Google auf zu vielen Feldern, die es am Ende nicht beherrschen kann? Ja, die Gefahr gibt es natürlich, sowohl bei Google wie auch bei Facebook findet momentan Diversifizierung im Schweinsgalopp statt. Wir haben auch große deutsche Konzerne schon erlebt, wo die Diversifizierung sich am Ende nicht ausgezahlt hat. Aber nochmal, ich denke wirklich, dass diese Ordnung, wie wir eben auch so schön gehört haben, und auch die Klärung der Zuständigkeiten allen innerhalb von Google ein bisschen mehr Luft zum Atmen lässt und auch dort mehr Klarheit und auch bessere Entscheidungen möglich sind, sodass da das Risiko eher minimiert wird und man ein bisschen transparenter auch agieren kann nach außen hin. Google ist ja einer der mächtigsten Konzerne der Welt und hat ganz, ganz viele Daten über uns. Wird sich diese Position dann vielleicht noch festigen und vielleicht auch weniger transparent nach außen hin, weil es ja dann viele eigenständige Marken gibt, sodass der Verbraucher dann vielleicht nicht mehr so leicht durchschauen kann, wo Google überall hintersteckt? Ja, also ich denke, wir können schon davon ausgehen, dass die Daten, die Google bisher über uns hat und auch sammelt, auch ein Beispiel zum Beispiel YouTube, ist auch eine unglaubliche Erfolgsgeschichte von Google, dass diese Services weiterhin miteinander verknüpft sind. Ich denke, das ist vollkommen klar. Das heißt, auf der technischen Basis wird dort innerhalb des Konzerns natürlich weiterhin Austausch stattfinden. Aber auch da bin ich mal gespannt, was Regulatorien, was Compliance angeht in Zukunft, wie diese Daten von einem Unternehmen zum nächsten geschiftet werden dürfen. Besonders deutsche Datenschützer werden da wahrscheinlich nochmal genauer drauf schauen. Da bin ich selbst gespannt, wie Google das löst. Also Google wird weiterhin stark bleiben und unser Leben in allen oder vielen Bereichen beeinflussen, sagt Roland Fiege von IPG Media Brands. Herr Fiege, vielen Dank. Ja, soweit eine Einschätzung zum geplanten Umbau und der Umbenennung des Internetkonzerns Google. Dann kommen wir nun, Herr Erhardt, zu den Rahmendaten des heutigen Handelstages. Wie hat denn angesichts der Meldungen aus China der Euro reagiert und was tat sich beim Handel mit Staatsanleihen? Der Euro, der ist seit gestern gestiegen auf 1,1030 $. Das verdankt sich übrigens nicht unbedingt nur den Nachrichten aus China, sondern auch guten Nachrichten aus Griechenland. Denn dort hat man sich wohl, also sich Athen und die Geldgeber wohl auf ein drittes Hilfspaket geeinigt. Da seien nur noch wenige Punkte strittig. Deswegen hat eben auch der Euro wahrscheinlich angezogen. Und am Rentenmarkt, da ist die Nachfrage bei Bundesanleihen leicht gestiegen. Die Durchschnittsrendite ist um einen Basispunkt auf 0,48% gefallen. Und wie entwickelte sich der Goldpreis? Der ist deutlich gestiegen. Das ist natürlich auch eine Reaktion darauf, dass da wieder eine Währung noch schwächer wird. Wir befinden uns ja sozusagen in einem Abwertungswettlauf und davon profitiert dann manchmal eben der Goldpreis. Der ist also deutlich gestiegen um $16 auf $1,113,25 $ pro Feinunze. Eine Frage habe ich noch. Der DAX ist deutlich im Minus, das haben wir ja schon gehört. Aber ein Wert stemmt sich schon den ganzen Tag deutlich gegen diesen Trend. Die Lufthansa, was ist der Grund? Na, der Grund ist da, dass es erstens Verkehrszahlen gab. Im Juli sind die Passagiere oder die Passagieraufkommen bei der Lufthansa gestiegen. Und zweitens auch gute Nachrichten von der Tochter Eurowings. Die plant Langstreckenflüge und da ist die Nachfrage offenbar schon groß. Mischa Erhardt über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main.